Kundgabe 4715. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.08.1949. Außergewöhnliche Gnadengabe verpflichtet zum Weitergeben. Die Gnade, geistig belehrt zu werden, wird nicht willkürlich einem Menschen zugewendet, sondern bedingt immer zuvor den Willen, diese geistige Belehrung ihrem Zweck entsprechend zu nützen. Also müssen stets die Belehrungen, das heißt, das dadurch gewonnene Wissen, weitergeleitet werden, auf das auch die Mitmenschen in den Segen dessen kommen, was von oben einem Menschen geboten wird. Dann also wird die Gnade auch wirksam am Menschen, dann wird er reifen an seiner Seele. Daher ist also einerseits der Empfänger geistiger Kundgaben begnadet in ungewöhnlichem Maße, jedoch es besteht für ihn eine Verpflichtung, der er unbedingt nachkommen muss, ansonsten die Gnade Gottes an ihm wirkungslos bleibt. Und so muss nach allen Richtungen hin geworben werden mit diesem von Gott empfangenen Wissen. Es muss Verbreitung finden. Es muss an alle Türen getragen werden und dargeboten. Doch frei bleibt es, ob die Boten freudig aufgenommen und angehört werden. Denn eine jede Gnadenwirkung bedingt freien Willen. Sind aber die Wahrheitsträger bemüht, das göttliche Wort weiterzugeben, dann werden sich viele Türen öffnen. Viele Herzen werden aufnahmewillig und fähig sein. Viele also gleichfalls sich an der Gnadengabe beteiligen dürfen. Und die Seelen werden reifen. Wer rege arbeiten will für das Reich Gottes, der wird stets ein Arbeitsfeld finden. Und nun muss er sich auch würdig erweisen der unverdienten Gnadengabe, die ihm zugefallen ist. Er muss reden überall und des göttlichen Wirkens Erwähnung tun. Er muss sein Wort vermitteln allen denen, die willig sind, Gott anzuhören und doch nicht ihn direkt zu hören vermögen. Und es wird das lebendige Wasser erquicken und laben alle, die hungrig und durstig sind. Und so erkennt erstmalig eure Aufgabe. Glaubet es, dass sie wichtig und bedeutsam ist und dass ihr darum diese Aufgabe vor die irdische setzen sollet. Glaubet es, dass ihr geführt werdet und euch alles so trifft und bewegt, wie es nötig ist für eure geistige Arbeit. Glaubet es, dass Gott euch stets nahe ist und eure Wege lenket, dass er selbst die Menschen zusammenführt, die zusammenwirken sollen oder reifen sollen aneinander. Und betrachtet nichts als Zufall. Es ist alles göttliche Fügung, bestimmt seit Ewigkeit, weil es seit Ewigkeit so und nicht anders als gut erkannt ist. Und mag es euch noch so unwirklich erscheinen, es ist das Geistige, das einzig Wirkliche, während alles irdisch-weltliche nur ein Schein ist, der verblasst, so Gott es will, der nichts Beständiges aufweiset und gebären kann, so nicht das geistige Licht aufleuchtet und lebenerweckend wirket. Wer dazu bestimmt ist, für das geistige Reich tätig zu sein, dessen Weg wird immer nur dem Ziel zuführen, das Erlösung irrender Seelen heißt. Alles wird sich in seinem Leben so abspielen, dass den Mitmenschen Gelegenheit geboten ist, Einblick zu nehmen in die Wahrheit und dass sie hingewiesen werden auf ihre Erdenaufgabe, sich selbst durch die Liebe zu erlösen. Wer daher in diesem Sinne tätig ist, dass er den Mitmenschen zur Erlösung verhilft, der wird als rechter und emsiger Arbeiter im Weinberg des Herrn auch seinen Segen empfangen, jetzt und dereinst im geistigen Reich. Amen.